Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde. Ich bin hier live spontan, mache nicht so viele Lives mehr heute, wie ich sie früher gemacht habe. Früher waren die ja täglich, heute sind die ja eher selten. Aber ich wollte einfach ein Live machen, um euch Dinge mitzuteilen, die für mich sehr bewegend waren und die ich erlebt habe und woraus ich sehr viele wichtige Lektionen geholt habe und auch Lektionen, die ich euch mitteilen möchte. Jetzt warten wir mal ein Minütchen, bis die Leute alle hier reinkommen und dann geht es los. Das dauert immer, bis die Leute dann wirklich alle herein sind. Grüße euch alle schön, Deutschland, ja, meine lieben Freunde, Österreich sehe ich euch. Freue mich sehr, dass ihr hier seid. Ich sage euch, der Herr ist genial. Es ist einfach toll, welche unwahrscheinlich großartigen Dinge Gott tut überall auf dieser Welt. Wir sehen überall seine Herrlichkeit, wir sehen überall seine Größe, wir sehen überall, wie der Herr genial wirkt, auch wo Leute es nicht verstehen. Und wir leben alle in einer sehr interessanten Zeit. Das denke ich, das ist heute ja ohnehin für alle ganz klar. Auch Krakau ist hier, stell dir vor, Polen. Hallo, mein lieber Stefan, auch du bist hier. Ach, wie freue ich mich. Sonja, freue mich so viele Leute von euch hier zu sehen, die ich sehr gut kenne. Die liebe, ja, jetzt höre ich auf, Namen zu nennen, weil dann vergesse ich jemanden und dann wird womöglich vielleicht noch jemand auch dann traurig und beleidigt. Okay, meine lieben Freunde, ihr seid ja schon am Abend bei euch zu Hause in Österreich, da ist ja in Europa, Entschuldigung, da ist ja schon 8 Uhr Abend, bei uns ist es 15 Uhr Nachmittag hier, schön kühl, wir haben ja eine wirklich kühle Zeit hier in Teresina. Seit eigentlich fast über einem Monat, 1,5 Monat, alle staunen, wie das Wetter sich verschoben hat. Also sowas kennen die nicht. Und ich lebe jetzt seit 2,5 Jahren hier und habe es auch noch nicht erlebt. Wir haben so nur 30 Grad. Und das ist für uns eigentlich wirklich kühl. Legen wir mal los. Ich fange euch an, einmal zu erzählen, worum es überhaupt geht. Oder nein, sagen wir mal so. Ich fange an, euch zu erzählen, was mich inspiriert hat, dieses Live zu machen. Wir hatten unsere Vorstandssitzung von Brazilian Kids Care. Brazilian Kids Care, ihr, die mich kennt, ihr wisst es ja, wir haben zwei Vereine in Brasilien. Hier Brazilian Kids Care und Brazilian Kids Care Mission. Das sind zwei Vereine, die sind alle von mir gegründet und von Debbie und die machen aber unterschiedliche Sachen. Den zweiten Verein haben wir gegründet, weil mit dem bauen wir keine Waisenhäuser. Und Waisenhäuser sind sehr kompliziert in Brasilien. Da gibt es unwahrscheinlich viele Gesetze. Das ist ganz, ganz kompliziert und das will eigentlich kaum jemand machen. Daher haben wir einen zweiten Verein aufgemacht, mit dem ich viele andere Sachen machen kann. Und das ist dann auch leichter, wenn ich die zwei Sachen nicht vermische. Ich will Altersheim aufmachen hier in Teresina und viele andere Dinge. Und also, wir hatten unsere Brazilian Kids Care Vorstandssitzung. Die Vorstandssitzung, die müssen wir vom Gesetz ja zweimal im Jahr haben. Da sind wir 10 Leute im Vorstand und dann sind wir von Donnerstag bis Sonntag zusammen. Und diese Vorstandssitzung, da ist immer sehr intensiv, da ist immer sehr viel zum Arbeiten und die ist eben, das ist eben Teil von dem, was wir hier tun müssen. Und ich habe ganz beinhart diese Vorstandssitzung, die ja ich immer führe und leite als Gründer und Vorsitzender, auch von Brazilian Kids Care. Diese Vorstandssitzung, die hatten wir jetzt vor 2 Wochen und da habe ich mich entschieden, Dinge völlig umzukrempeln, also völlig anders zu machen, wie sie noch nie hier geschehen sind und wie sie auch die nicht kennen. Da gibt es ja immer unwahrscheinlich viel zu besprechen, weil denk mal, wenn wir nur zweimal im Jahr die Vorstandssitzung haben, dann muss ja alle rechtlichen Sachen muss da besprochen werden, alle Dinge, die müssen da abgehandelt werden, die wir abstimmen müssen und und. Und bei so einem großen Verein, auch dazu in einem Land wie Brasilien, wo die Korruption ja das Normale ist, also Korruption ist ja hier nicht versteckt, sondern die Korruption, die ist ja hier ganz offen. Und die versteckt man ja auch nicht. Ein Richter zum Beispiel, wenn der Geld verlangt fürs Gerichtsurteil, dann verlangt er das nicht unter dem Tisch, dann verlangt er das per E-Mail. Ganz öffentlich, zugänglich, ganz nichts Verstecktes, gar nichts. Das ist eben, wie das Land hier ist. Und da dieses eben Teil unseres Alltags ist, da gibt es natürlich jede Vorstandssitzung, wird so viel gesprochen und so viel über die schwierigen Situationen gesprochen und hier in diesem Waisenhaus und hier in diesem Bundesstaat und hier, wie lösen wir das und. Und das haben wir auch immer gemacht. Ich habe das eigentlich irgendwie als normal empfunden. Naja, das ist eben das, was wir machen müssen, mit dem leben wir ja. Wenn der Vorstand zusammenkommt, dann müssen wir da alle diese Punkte doch abhandeln und dann auch Entscheidungen treffen. Wie gehen wir da vor? Wie machen wir weiter? Und ich habe das einfach geändert. Ich habe gesagt, das mache ich nicht mehr, das wird nicht mehr geschehen. Und was ich euch hier jetzt mitteile, was wir gemacht haben, das sind Punkte, die mir plötzlich klar geworden sind. Das hat nichts zu tun mit unserer Vorstandssitzung, das soll unser christliches Leben sein. Und viele Christen erleben nicht die Fülle Gottes, weil sie nicht gelernt haben, das christliche Leben richtig und so gut zu leben. Und diese Schlüssel, die ich euch heute mitgebe, wenn ihr die anwendet und wenn ihr die wirklich im Leben umsetzt, ihr werdet sehen, wie viel sich bei euch in eurem Leben ändern wird. Ich verspreche euch, ihr werdet sehen, wie sich das auswirken wird. Also unsere Vorstandssitzung, die war so genial. Normalerweise sind alle nach 4 Tagen Vorstandssitzung müde. Also alle sind platt, alle fliegen müde nach Hause, alle die reisen teilweise von sehr weit an, von Goiânia, von São Paulo und der Rest von der Resina. Die sind müde, die sind K.O., die sind platt, die brauchen alle mal 2 Tage Ruhepause. Nach dieser Vorstandssitzung haben alle gesagt, Reinhard, ich gehe auferbaut nach Hause. Reinhard, ich bin gelabt. Reinhard, ich fühle mich so erfrischt. Reinhard, so gut ist es mir noch schon lange nicht mehr gegangen. Stellt euch das vor. 4 Tage Sitzung, die ermüdend und angespannt sind. Die Leute gehen aufgebaut nach Hause. Die Leute sind nach Hause gegangen und haben gesagt, das war doch eine herrliche Zeit. So etwas habe ich lange nicht mehr erlebt. Und plötzlich wurden wir bewusst, dass wir als Christen diese Dinge, die ich hier angewandt habe bei unserer Vorstandssitzung, die sollen wir alle in unser Alltag integrieren. Die soll Teil unseres normalen Lebens sein. Und dann habe ich mir gedacht, das kann ich meinen lieben Freunden, die Deutsch sprechen, doch nicht vorenthalten. Also mache ich ein Live, das bleibt danach aufgenommen, das werden wir auf unseren Kanälen posten. Dann könnt ihr euch das immer wieder vor Augen führen und könnt ihr das in die Tat umsetzen, in die Praxis umsetzen. Das Erste, was ich gesagt habe, was wir tun, ist, wir fangen den ersten Tag an und wir nehmen uns Zeit für Gemeinschaft. Es wird nichts Arbeitstechnisches gesprochen. Das erlaube ich nicht. Wenn ich höre, dass einer von euch irgendetwas über die Arbeit spricht, unterbinde ich das sofort. Wir werden den ersten Tag nur Gemeinschaft haben. Jetzt stellt ihr euch vor, da könnte man sagen, ja, die sind doch verrückt. Die fliegen da so weit hin, die haben da Kosten, Flugkosten, Aufwand, die müssen da ihren Arbeitsalltag unterbrechen, die arbeiten ja alle auch sehr viel und sehr fleißig. Und jetzt fliegen die dorthin und die sollen 4 Stunden arbeiten, wir europäische Leistungsdenker, wir sollen 4 Tage arbeiten und den ersten Tag verbietet der Reiner das Arbeiten. Ja, wie geht das? Ich sage euch, das war für mich als Europäer unwahrscheinlich schwer, diese Dinge zu lernen. Das war unwahrscheinlich schwer. Warum? Weil wir Europäer, wir sind ja so leistungsorientiert erzogen worden. Wir sind ja so geprägt worden, so dahin erzogen worden. Schaffen, leisten, Zielstrebung, ja, keine Zeit verschwenden. Das ist ja das, was uns eingetrichtert wurde seit kleinster Kindheit. Und jetzt kommen wir zusammen und ich sage, der erste Tag, da gibt es absolutes Arbeitsverbot. Es muss Gemeinschaft miteinander verbracht werden. Und weißt du, ich werde euch jetzt mal Gemeinschaft erklären. Das griechische Wort von Gemeinschaft, viele von euch haben das ja ganz oft bestimmt schon gehört, das griechische Wort, das ist Koinonia. Das griechische Wort Koinonia ist ein unwahrscheinlich starkes Wort. Wie leicht verwenden wir diesen Ausdruck Gemeinschaft, ohne wirklich Gemeinschaft zu haben und in Gemeinschaft zu leben. Mein lieber Freund, wir brauchen Gemeinschaft. Ich habe das so genial gesehen und erlebt bei unserer Vorstandssitzung, aber auch im Leben. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir sind zur Gemeinschaft berufen. Wir sind zur Gemeinschaft miteinander berufen und auch zur Gemeinschaft mit Jesus. Und Jesus lebte Gemeinschaft. Ist es nicht interessant, dass Jesus das Modell unseres Lebens, ich hoffe, dass wir alle Jesus zum größten Modell unseres Lebens gemacht haben, Jesus, das allergrößte Modell unseres Lebens, hat Gemeinschaft vorgelebt und wir ignorieren zum großen Teil diesen Bereich, den er uns vorgelebt hat und sind nur fokussiert auf Arbeiten, Dienen. Ich arbeite und in der Freizeit diene ich Gott, wenn ich guter Christ bin. Und wenn ich in der Freizeit ein wirklich guter Christ bin, dann gehe ich in Meetings und mache, arbeite und bin im Lobpreisdienst, bin im Kinderdienst, bin in noch einem Dienst und dann mache ich Evangelisationsdienst. Und in diesem ganzen Hamsterrad, in dem wir drinnen stecken als evangelikale Christen, haben wir gar keine Ahnung mehr, was es bedeutet, Gemeinschaft zu haben. Und das ist traurig. Das tut mir weh. Ich habe mich entschieden, ich will mein Leben so nicht leben. Weißt du, Das griechische Wort für Gemeinschaft, Koinonia, das bedeutet eine Partnerschaft. Das bedeutet ein Mitteilen. Das griechische Wort, das bedeutet, es ist ein starkes Wort. Es kommt aus einem Wurzelwort her. Das bedeutet, dass wir einfach einander Partner sind und unser Herz weit öffnen und dass wir wirklich einander mitteilen, was da tief in uns steckt. Das ist das Wort Koinonia, das kommt von dem Wort Koinosus. Es bedeutet, einander mitzuteilen. Und weißt du, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, die traurige Wahrheit ist, wir sind 10 Mann im Vorstand, aber wir wissen nicht wirklich, wie es uns allen geht. Wir wissen das nicht. Ich habe gesagt, ihr wisst in Wirklichkeit nicht, wie es mir geht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Weil wir so arbeitsfokussiert sind, weil wir permanent nur dahin streben, dass wir das Reich Gottes bauen und viele Kinder retten und noch mehr Waisenhäuser bauen und die Schule bauen. Unser Fokus ist so auf Jesus dienen, dass wir mit Jesus Gemeinschaft und miteinander Gemeinschaft beinahe verlernt haben. Ich hatte mal einen Mann, er war nicht ein Mentor von mir, aber doch, er hat mich sehr beeinflusst. Und dieser Mann, der mich sehr beeinflusst hat, der war ein großer Mann Gottes, ich weiß nicht, ob er heute noch lebt, also großer Mann Gottes in dem Sinn, das sind wir alle, in dem Sinn, dass er einfach von Gott außergewöhnlich verwendet wurde in England in den 80er und 90er Jahren. Ich hatte auch dort das Vorrecht, mit ihm mal Konferenzen zu machen. Und dieser Mann machte eine Aussage, die hat mich tief geprägt, also wirklich tief geprägt. Er sagte, Gott ist so einsam, weil alle seine Kinder so sehr beschäftigt sind, damit ihm zu dienen, aber keiner Zeit hat für ihn. Und weißt du, ja, meine liebe Katja, ich habe dich ja so lieb, ach, wie gerne ich dich habe. Das stimmt, Gemeinschaft und Zusammensein mit anderen ist so herausfordernd. Aber ich sagte, es ist etwas, was wir lernen müssen. Und jetzt lese ich euch einen Bibelvers dazu. Schaut mal, was die Bibel sagt. Hebräer Kapitel 13, Vers 16. Hebräer Kapitel 13, Vers 16. Wohl zu tun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Weißt du doch, was das Wort mitteilen heißt im Griechischen? Koinonia. Die Bibel sagt, wohl zu tun und wahre Gemeinschaft zu haben, das sollen wir nicht unterlassen. Und dann sagt die Bibel etwas Interessantes, denn das ist ein Opfer, das Gott wohl gefällt. Die Bibel sagt nicht, meine Freunde, Gemeinschaft ist so wunderschön. Die Bibel sagt nicht, Gemeinschaft ist so herrlich, meine liebe Freunde. Darum vergesst nicht, Gemeinschaft zu halten. Nein, die Bibel sagt, Gemeinschaft ist ein Opfer. Koinonia zu leben ist ein Opfer. Es ist ein Opfer, das uns kostet. Aber weißt du was? Die Bibel sagt, Gott liebt dieses Opfer. Ach, was haben wir für Gott doch alles Opfer gebracht? Finanzielle Opfer und was weiß ich für Opfer? Außer das Opfer der Koinonia. Denn das kostet und das ist oft nicht einfach und das ist oft schwer, mit anderen Leuten ehrlich zu sein, das Herz aufzumachen, sich verletzbar zu machen, das Herz ausschütten, mitzuteilen, wer wir wirklich sind. Das kostet, das stimmt. Aber denk daran, Gott liebt dieses Opfer, es gefällt ihm wohl. Und weißt du, was ich bei uns getan habe? Ich habe gesagt bei unserer Vorstandssitzung, wir fangen einmal an, dass wir alle in wirklicher, echter Gemeinschaft jetzt leben. Jeder macht sein Herz auf. Ich sag dir, 10 Leute hoch und jeder hat sein Herz geöffnet. Die Leute haben ihre Kämpfe mitgeteilt. Die Leute haben ihre Schwächen mitgeteilt. Die Leute haben gesagt, schau, ich arbeite hart und ich mache das, aber im Wirklichen geht es so und so. Das sind meine Kämpfe, ich könnt euch nicht vorstellen. Plötzlich haben sich alle um den einen herum begeben. Wir haben gebetet miteinander. Wir haben einander gedient. Wir haben einander sozusagen die Füße gewaschen. Wir haben einander die Freiheit gegeben, jeder wirklich sich verletzbar zu machen. Und wir hatten ein Erlebnis, das wir bei unserer Vorstandssitzung noch nie gehabt haben. Wir wurden alle so neu und so eng verbunden und so eins. Weil wir plötzlich, keiner hat mehr den starken, großen, tollen Mitarbeiter bei Brasilien Kitzkirch gespielt. Alle haben ihr Herz geöffnet und haben gesagt, okay, ich will wahre Gemeinschaft haben. Rainer sagt, das müssen wir jetzt tun, also ordne ich mich dem unter und ich werde dem jetzt folgen. Und dann hat jeder von uns, wir haben stundenlang nichts getan, außer unsere Schwächen mitgeteilt. Wir haben stundenlang nichts getan, außer gesagt, wie es uns wirklich geht im Alter. Ich kann mich erinnern, eine unserer tollsten Mitarbeiterinnen, die hat gesagt, ich fühle mich als so eine Versagerin als Mutter. Was kämpfe ich mich doch ab mit meinen Kindern? Ich weiß nicht, wie man wirklich Mutter ist. Ich weiß nicht, wie ich wirklich eine bessere Mutter sein kann. Und weißt du, dass wir uns entschieden haben, Gemeinschaft hier zu leben miteinander, und dann haben wir uns entschieden, ab diesem Augenblick werden wir Gemeinschaft auch leben. Was wir jetzt machen, weil wir der Vorstand lebt, wie gesagt, verstreut, wir haben regelmäßige Online-Meetings, wo wir nichts tun, außer Gemeinschaft haben. Einander prophetisch dienen, einander lieben, einander annehmen, das Herz aufmachen. Und ich möchte dir sagen, Gott liebt das Opfer der Gemeinschaft. Gott liebt es, die Bibel ist so ganz klar. Gott liebt es, wenn wir uns verletzbar machen. Gott liebt es, wenn wir ehrlich sind. Gott liebt es, wenn wir unser Herz aufmachen. Gott liebt es, wenn wir unsere Kämpfe mitteilen. Gott liebt es, wenn wir einfach den anderen annehmen, wie er ist. Nur so können wir diese Gemeinschaft wirklich erleben. Dass wir uns verletzbar machen und dass wir den anderen, der sich verletzbar gemacht hat, annehmen, lieben, ehren und schätzen. Und mir ist so bewusst, dass die Welt und die Art und Weise, wie diese Welt auch, weißt du, in die Richtung in diese Welt geht. Meine lieben Freunde, es gibt ja kaum mehr Leute, die Gemeinschaft haben. Wir kommen in irgendeinen Gottesdienst, wir sitzen da drin, wir hören was zu, wir singen ein paar Lieder, schmeißen noch was in die Kollekte und gehen nach Hause. Wo war da Gemeinschaft? Vielleicht am Ende kommen wir noch vor, dass wir noch unser Gebet abholen und dann vielleicht noch ein prophetisches Wort abholen und gehen wir nach Hause. Wir hatten doch mit keinem Menschen Gemeinschaft. Der Pastor, der könnte sich es ja gar nicht erlauben, zu hingehen und sagen, zu vorne hinzustellen und sagen, ach, meine lieben Freunde, das war eine harte Woche für mich. Ach, was habe ich diese Woche gekämpft? Ich hatte in meinen Gedanken Kämpfe und ich hatte da Dinge, die ich da überwinden musste. Ach, in meiner Ehe, da haben wir gestritten, meine Frau und ich. Ja, stell dir mal vor, kein Wunder, dass keiner mit dem Pastor wirklich Gemeinschaft hat, wenn keiner ihn kennt. Wir müssen uns entscheiden, Gott wohlgefälliges Opfer zu bringen. Und das wohlgefällige Opfer ist wahre Gemeinschaft. Das gefällt ihm. Und wisst ihr, hier in Brasilien, wir leben das so miteinander. Wir leben das so miteinander. Wir hatten vor kurzem bei uns, bei Brazilian Kids Care Mission, diesen zweiten Verein, den ich gegründet habe, da gab es vor kurzem einen Krach und einen Crash. Die engsten Mitarbeiter, da war einer sauer und dann derjenige und hin und her. Und weißt du, ich habe mich voll verletzbar gemacht. Ich habe gesagt, ja, schau, ich habe mein Herz aufgebracht, ich habe die Sachen auf den Tisch gelegt. Weißt du, ja, wir brauchten einige Tage, bis wir uns wieder umarmen konnten und in die Augen schauen konnten und sagen, hey, wir lieben uns einander. Aber ich war nicht bereit, gute Miene zu bösen Spiel zu machen. Ich habe gesagt, nein, das hat keinen Sinn, wir müssen hier in Gemeinschaft leben. Das ist das Opfer, das Gott von uns will. Und Gott will es von mir und Gott will es von dir und Gott will es von seinen Kindern. Und oft ist wahre Gemeinschaft ein Opfer. Das ist mir völlig klar. Ich sage nicht, Gemeinschaft ist dieses, ach, wie wunderschön. Ach, Reinhard, ihr habt so schöne Gemeinschaft. Was meinen wir damit? Denken mal, wie wir das Wort Gemeinschaft eigentlich missbraucht haben. Wir sagen, ach, ich war in Brasilien, welche schöne Gemeinschaft. Und damit meinen wir, dass alle schön im Raum waren. Wir haben die Gegenwart Gottes verspürt. Wir haben die gleichen Lieder gesungen. Ach, dann haben wir uns alle umarmt und geheult haben wir auch noch. Und dann hat der ein prophetisches Wort bekommen. Und das war so wunderschön. Und dann sagen wir, ach, was war das für schöne Gemeinschaft. Meine lieben Freunde, das war kein Opfer. Die Bibel nennt wahre Koinonia ein Gott wohlgefälliges Opfer. Also wahre Gemeinschaft kostet. Wahre Gemeinschaft ist ein Opfer. Wahre Gemeinschaft, da muss ich etwas erbringen, da muss ich über den eigenen Schatten springen. Wahre Gemeinschaft, da muss ich riskieren, dass die anderen sauer sind auf mich. Wahre Gemeinschaft, da muss ich riskieren, dass der jetzt mir nicht vergibt. Wahre Gemeinschaft, da muss ich riskieren, dass der jetzt rausgeht und böse redet über mich. Natürlich, das ist eben das Opfer, das wir bringen sollen. Und weißt du, denk einmal, wir sind ja nicht nur berufen zur Gemeinschaft miteinander. Schau, der Hebräerbrief schreibt. Er schreibt so klar, mitzuteilen, schau wie klar es ist, wohl zu tun und mitzuteilen. Und das ist Koinonia. Wohl zu tun und Koinonia sind Gott wohlgefällige Opfer. Und das Koinonia bedeutet mitzuteilen, es bedeutet eine Partnerschaft, es bedeutet du und ich, wir zwei, wir sind eins. Und wir lassen uns nicht trennen von irgendwelchen Dingen, die wir einfach hier nicht verstehen. Und das ist das, wonach der Herr sich sehnt, nach diesen Opfern. Und denken mal, Jesus hat uns das ja nicht nur vorgelebt, Jesus hat die Gemeinschaft gelebt, er hat sich mitgeteilt, er hat sein Herz aufgemacht. Lest mal die Evangelien, wie Jesus gelebt hat. Er war sauer auf die Jünger und das hat er nicht versteckt. Er tadelte ihren Unglauben und er hat ihn nicht versteckt. Er hat nicht gesagt, ich wandle in Liebe, also werde ich den Jüngern nicht sagen, dass ihr Unglaube mich eigentlich anwidert. Das tue ich nicht. Damit könnte ich den ja verletzen. Hör zu. Bitte nimm dir diesen Satz jetzt mit. Nimm dir diesen Satz gut mit. Schau, wir haben sogar unsere liebe Thaisa vom Vorstand hierinnen. Thaisa, auf Akabetschi falla sobre você, menina, viu? Denk einmal, ein Satz, der sehr wichtig ist. Jesus hat nie bewusst Menschen verletzt. Aber viele Menschen wurden von Jesus verletzt. Hör nochmal zu. Jesus hat nie bewusst Menschen verletzt, weil Jesus Menschen liebt. Aber Jesus hat doch wurden viele Menschen von Jesus verletzt. Warum? Weil Jesus Gemeinschaft gelebt hat. Jesus hat Koinonia gelebt. Jesus hat sich mitgeteilt. Jesus war ehrlich. Jesus war aufrichtig. Er hat zu den Jüngern gesagt, er hat gesagt, ach, mich betrübt. Er hat gesagt, ach, diese Stunde ist schwer für mich. Er hat geweint über Jerusalem. Jesus hat geweint, Jesus hat gelacht, Jesus hat gejauchzt. Jesus hat seine Emotionen nicht verborgen, um gut christlich dazustehen. Jesus lebte diese Koinonia mit seinen Jüngern und auch mit den anderen Menschen. Und wir sind berufen, nicht nur mit Jesus, sondern miteinander auch diese Koinonia zu leben. Schau mal 1. Korinther 1, Vers 9. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Auch hier ist das Wort Koinonia. Weißt du, wenn die Bibel sagt, dass wir berufen sind zu Koinonia mit unserem Herrn Jesus Christus, das bedeutet, dass wir sind dazu berufen, mit Jesus Christus in dieser ehrlichen, aufrichtigen Herz-zu-Herz-Partnerschaft zu leben. Was hat es für einen Sinn, wenn wir Christen ein geheucheltes Leben mit Jesus leben? Weißt du, als ob wir Dinge von verstecken könnten, das können wir ja ohne nicht, er weiß ja alles. Aber er sehnt sich danach, dass wir unser Herz ihm gegenüber und unsere Geschwister gegenüber auch öffnen. Dass wir sagen, ich will das. Weißt du, wie oft ich gehört habe, Reinhard, ja, ich sehne mich ja auch danach, aber keiner meiner Geschwister will das. Dann fang du an. Dann fang du mal an und bring du mal das Opfer der Koinonia. Fang du mal an und mach dich verletzbar. Das habe ich letztes Mal gemacht, dann gehen sie alle raus und reden sie böse über mich. Ja genau, das ist ja das Opfer. Das ist ja das Opfer, dass wir uns verletzbar machen. Das ist ja genau das, was es uns kostet. Aber wir können nicht einfach das, was die Bibel sagt, wozu wir berufen sind und was wir tun und leben sollen, einfach ignorieren, nur weil es uns oft etwas kostet. Ein Opfer kostet unwahrscheinlich viel. Also fang du an. Fang du an, dieses Opfer zu geben. Fang du an, den anderen dich mitzuteilen. Fang du an, dein Herz aufzumachen. Fang du an mit deinen Geschwistern. Fang du an. Bei uns in Brasilien geht es, ich musste anfangen. Ich habe angefangen damit. Ich habe gesagt, okay, ich fange an. Und ich war der Erste, der auch gesagt hat, so ist mein Herz, das spielt sich in mir drinnen ab. So, das und das und das sind meine Kämpfe. Ich war der Erste, der das Opfer der Gemeinschaft gebracht hat. Das Zweite, was wir getan haben, und das war schockierend auch für meine Leute, und das sind eben Dinge, die ich euch hier mitteilen möchte, damit ihr sie alle ins Leben umsetzen könnt. Damit ihr wirklich einfach diese Dinge auch implementieren könntet und damit einander dann ihr den anderen dienen könnte. Ja, sich verletzlich machen und dann einfach den anderen auch die Chance geben, dass er sich verletzlich macht und dass er für dich betet. Denke mal, wie soll der andere dir deine Füße waschen, wenn er nicht weiß, dass deine Füße schmutzig sind? Wie soll er das tun? Wie soll der andere, wenn du nicht ehrlich und aufrichtig warst und dich verletzlich gemacht hast, wie soll der andere mitleiden mit dir? Die Bibel sagt, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder. Nur die meisten Glieder verstecken ihre Leid. Oder sie wollen das ins Selbstmitleid tragen. Anstatt zu sagen, okay, ich mache mich verletzlich, ich lebe Koinonia, ich bin ehrlich, ich sage meinen Schwestern und Brüdern, schau, so schaut's aus. Weißt du, was ich traurig finde? Und ich finde das wirklich traurig. Und ich weiß, ich mache eine sehr generelle Aussage, das ist mir schon klar. Aber im Großen und Ganzen generell gesprochen, weiß die Gemeinde gar nicht damit umzugehen, wenn sich jemand verletzlich macht. Die wissen das gar nicht. Die wissen das gar nicht. Warum wissen sie das gar nicht? Weil wir es nie so gelebt haben. Drum ist Zeit, dass wir zurückgehen zum wahren, einfachen, simplen Christentum und dass irgendjemand anfängt damit. Irgendjemand muss anfangen damit. Sei ein Pionier und beginne damit. Die meisten Christen, wenn du ehrlich bist, dein Herz aufmacht, die wissen gar nicht, was sie tun sollen. Es ist ihnen oft peinlich. Und da müssen wir ihm denen helfen, da müssen wir ihm den Anfang machen. Wie sollen die anderen mitleiden mit mir, wenn keiner weiß, dass ich leide? Wie sollen die anderen mich umarmen, wenn niemand weiß, ich brauche diese Umarmung? Wie sollen die anderen meine Füße waschen, wenn ich vor allem meine Füße versteckt schmutzig sind? Und das ist etwas, was in meinem Herzen unwahrscheinlich brennt. Das nächste, was wir getan haben, und das ist auch etwas, das wir wirklich in unserem Alltag implementieren sollen. Also das lege ich euch wirklich so ans Herz. Ich habe den Leuten dann gesagt, am zweiten Tag habe ich gesagt, heute will ich kein einziges Wort hören über die Herausforderung in der Arbeit mit Brazilian Kids Care. Und ich werde euch das erklären, denn das hört sich ja fast an jetzt wie ein Widerspruch. Auf der anderen Seite sollen wir uns öffnen, sollen wir verletzlich machen, sollen wir ehrlich sein, sollen wir Gemeinschaft leben. Auf der anderen Seite sagst du, Reinhard, du hast ihnen gesagt, du willst kein Wort hören über Herausforderungen. Ich werde euch das erklären. Der eine ist, wie es mir als Person geht. Mir, Reinhard, so geht es mir. Ich bin ehrlich, mache mein Herz auf, ich will nichts mehr verstecken, so geht es mir. Das zweite ist, in der Arbeit, der wir tun, da habe ich Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte den gesamten zweiten Tag kein Wort hören über Schwierigkeiten, über Herausforderungen, über komplizierte Dinge, über die Korruption in Brasilien, über noch einen Beamter, der uns noch einen Prügel in den Weg geschmissen hat, über noch jemanden, der uns gezwungen hat, Dinge zu tun, die gegen unsere christlichen Prinzipien sind, sonst sperren sie uns das Waisenhaus zu und. Und ich werde erklären, warum. Es war bei uns der normale Alltag bei irgendwelchen Meetings und Vorstandssitzungen und auch anderen Meetings, die wir haben, war der Alltag, dass wir den größten Teil unserer Zeit damit verbringen, über nichts zu reden, außer über die Probleme. Und das wurde permanent getan. Da ist ein Problem, dort ist ein Problem, dort ist ein Problem, dort ist ein Problem. Und dann haben wir uns alle an die Arbeit gemacht und haben alle hart gearbeitet, um diese Probleme zu lösen. Und plötzlich wurde mir bewusst, das ist doch nicht das Leben eines Christen. Das kann doch nicht sein, dass das Leben ist von jemand, der glaubt, dass Jesus bereits die Lösung für das Problem hat, bevor das Problem auftauchte. Und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, wir werden den gesamten Tag, das war der dritte Tag, was eigentlich, weil der erste Tag, der war nicht ein voller Tag, wir fingen zum Mittag an. Und dann am Samstag habe ich Folgendes gesagt. Heute tun wir gar nichts, außer wir reden nur über die großen Dinge, die Gott getan hat in Brazilian Kids Care. Ich habe gesagt, ich will von keinem von euch hören, dass wir in irgendeinem Waisenhaus eine gemeine Regierung haben, die uns widersteht, dass wir irgendwo noch Probleme haben, dass wir dort, das will ich nicht hören. Wenn ihr das sagt, werde ich das sofort unterbinden. Wir fokussieren uns jetzt ganz speziell darauf, was Gott alles in Brasilien Kids Care seit der letzten Vorstandssitzung getan hat. Also, los geht's. Plötzlich wurde uns Folgendes bewusst. Gott hat so viel getan. Wir haben 250 Mitarbeiter vollzeitig in etwa. Wir haben ein Monatsbudget von, ich weiß nicht, 300.000 Euro in etwa heute monatlich. Und Gott versorgt immer. Wir wissen nicht wie und woher, aber Gott versorgt immer. Die Kinder sind immer versorgt. Die Kinder haben immer zu essen. Gott versorgt. Und permanent haben wir über die Probleme geredet und uns auf die Probleme fokussiert und die Probleme zu lösen versucht. Und plötzlich wurden wir bewusst, wir haben unser Leben völlig falsch gelebt. Auch hier im Brasilian Kids Care. Natürlich gibt es Herausforderungen. Aber weißt du, was wir getan haben? Wir haben Folgendes getan. Ich habe gesagt, der heutige Tag wird verbracht, damit dass alle 10 von uns einfach nur erzählen, was für tolle Dinge Gott alle getan hat. Was Gott alles getan hat. Strengt euch an. Denkt darüber nach. Grabt nach in der Vergangenheit im positiven Sinne. Grabt nach in der Vergangenheit in eure Erinnerung, was Gott alles getan hat. Und weißt du, und plötzlich ging es los. Plötzlich haben wir alle gemerkt, Gott ist so groß, Gott ist so genial, Gott hat so viel getan. Und plötzlich haben wir alle gemerkt, wie uns ging es gut. Wir haben so einfach eine erlebte, spürbare Gegenwart Gottes erlebt, dass plötzlich ging es uns allen unwahrscheinlich gut Und die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, die Probleme, wie sie eben genannt werden, die zu lösen, das war kein Thema mehr. Das war gar kein Thema mehr. Und weißt du, und das möchte ich dir sagen, warum das unwahrscheinlich wichtig ist. Wenn wir unseren Fokus, wenn wir permanent reden über die Schwierigkeiten, über die Probleme, über das, was die Regierung macht, über das, was in der Schule geschieht und was in der Arbeit geschieht und was in der Ehe geschieht und bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Wir reden permanent nur über diese schwierigen Sachen. Dann haben wir eine große Konsequenz davon zu tragen. Und ich werde euch hier einige Konsequenzen sagen. Das Erste, was geschehen wird, in unserer Wahrnehmung wird das Problem viel größer. Da brauche ich dir gar nicht sagen, das weißt du ja schon. Schau mal, was hat der David gemacht? Der David stand vor dem Riesen. Saul war einen Kopf größer als alle anderen Männer in Israel. Der große Saul stand vor dem Riesen und hat die Hosen voll. Der kleine Teenager David stand vor dem Riesen und hat die Hose nicht voll. Warum? Weil Saul und die Armee Israels hat sich permanent nur auf den Goliath konzentriert. War der real? Der war real. War der wirklich da? Der war wirklich da. War der zu besiegen oder musste der besiegt werden? Ja, natürlich. Das wissen wir alle. Aber die haben sich permanent nur fokussiert auf den Riesen. Und daher wurde er in ihrer Wahrnehmung immer größer und größer und größer und größer, bis er unbesiegbar war. Das Gleiche sehen wir bei den 12 Kundschaftern, die hineingingen in das Land. Da waren 10, die haben permanent nur geredet über den großen Riesen, die großen Probleme, bla bla bla bla bla bla bla. Und das wurde für sie letztlich unbesiegbar. Und dann kamen Josef und Kaleb und die haben über was anderes geredet. Und die haben auch in das Land bekommen. Dann kam ein David, worüber hat er geredet? Hey, mein Gott. Wisst ihr, mein Gott? Der mit den Löwen die Hand gegeben hat. Ach, wow, Bär kam ja auch. Ach, mein Gott hat mir den auch in die Hand gegeben. Jetzt kommt der Riese dran. Und weißt du, wie tragisch das ist, wenn wir permanent nur über die Probleme des Lebens reden? Weil die Probleme, die bleiben ja gleich groß. Aber da sie in unserer Wahrnehmung immer größer werden, werden sie für uns auch unbesiegbar, weil wenn in meinem Herzen die Wahrnehmung ist, dass ein Problem so riesengroß ist und mein Gott so klein ist, werde ich auch das Problem nicht überwinden. Und darum habe ich gesagt, meine lieben Freunde, ich weiß, wir haben Herausforderungen zu besprechen, das weiß ich. Ich bin nicht mehr bereit, dass ich 2 Tage hier sitze und allen diesen Herausforderungen zuhöre und dann Lösungen suche. Ich habe gesagt, ich bin nicht mehr bereit, das zu tun. Das tue ich nicht mehr. Tut mir leid, das tue ich einfach nicht mehr. Und ich habe auch diese Freiheit als Gründer und Vorsitzender von Brazilian Kids Care. Natürlich könnten Sie alle abstimmen, aber das würden Sie nicht tun. Sie könnten alle abstimmen und sagen, okay, stimmen wir jetzt dem zu, dass der Reinhard Hirtler weiter so die Vorstandssitzung leiten kann. Nur in der Abstimmung zählt meine Stimme ja 5-mal so viel wie die von den anderen. Das ist in Brasilien eine Sache, die unwahrscheinlich wichtig und korrekt ist. Das heißt, alle anderen haben, der Vizepräsident hat 2 Stimmen, ich habe 5 Stimmen und alle anderen haben 1 Stimme. Von dem her, da müssten wirklich alle schon ganz klar sagen, das wollen wir nicht. Und ich habe einfach gesagt, meine lieben Freunde, tu das nicht mehr. Das ist mir einfach so klar am Herzen. So können wir nicht das alles erleben, was Gott für uns hat. Gott hat so geniale und große Sachen für uns vorbereitet. Und wenn wir alles erleben wollen, was Gott für uns hat, dann können wir so nicht weiterleben. Können wir einfach nicht. Wir können schon, aber dann erleben wir das nicht, was Gott für uns hat. Also haben wir angefangen, den ganzen Tag zu reden. Ach, da hörten wir Geschichten von übernatürlicher Versorgung. Ach, und wisst, hört euch das mal an. Und wir leben ja wirklich im Glauben. Das ist ja das, was wir uns entschieden haben zu tun. Das heißt, wir vertrauen Gott, dass er uns jedes Monat versorgt. Und es hat noch nie gefehlt, muss ich sagen, klar sagen, noch nie hat gefehlt. Aber natürlich ist es auch so, zum Beispiel vor nicht so langer Zeit, da sagte dann die Finanzdirektorin, Reinhard, ich habe 1.000 Euro am Konto und es sind diese Woche Gehälter zu zahlen, 1.200 Euro oder was. Und diese Woche sind Gehälter zu zahlen von über 200 Mitarbeitern. Nur, dass du weißt, ich darf nirgends um Geld bitten, ich darf nichts machen, nur, dass du weißt. Weißt du, wir haben ja schon solche Herausforderungen, die sind ja da, das sind Teil unseres Lebens. Bei uns halt sind sie auf diese Art, aber jeder von uns hat Herausforderungen, die Teil des Lebens sind. Und ich habe eben gesagt, ich will nicht mehr einen Tag verbringen, um all die schwierigen Dinge zu hören und Lösungen zu suchen. Wir verbringen den ganzen Tag damit. Und dann plötzlich hören wir Geschichten, wie übernatürliche Versorgung da war, wie ein korrupter Richter wollte uns etwas antun und plötzlich war der weg und wurde der versetzt. Und dann wollte jemand anders, hat uns verklagt und voll mit Lügen aufgebaut. Und dann kamen die und haben alles genau untersucht und haben sie gesagt, wow, so einen genialen Verein haben wir noch nie gesehen. Mach doch noch ein zweites Waisenhaus bitte hier auf. Und jetzt haben wir ein zweites in dieser selben Stadt. Und plötzlich wurde uns klar, bewusst, dass in Wirklichkeit, je mehr wir geredet haben, wie gut und wie groß Gott ist, desto kleiner wurden die Probleme in unserer Wahrnehmung. Die wurden immer kleiner. Und stell dir vor, wie viel wir zuhören und wie viel wir reden über die Probleme des Alltags. Ja, mein lieber Freund, kein Wunder, dass denn die Probleme so riesengroß sind, dass sie dich erdrücken. Fang an zu reden, wie genial Gott ist. Fang an zu reden. Ja, aber Rainer, ich habe nichts erlebt mit Gott. Doch, du kommst in den Himmel und nicht in die Hölle. Ist das nicht das größte Erlebnis, das jeder von uns haben kann? Fang an zu sagen, ach Herr, die Freude meiner Rettung. Eines Tages werde ich ewig bei dir zu sein. Stell dir vor, Jesus hat mich errettet und ich habe nichts dazu getan. Wow, er hat mich errettet, ohne dass ich etwas bezahlen musste dafür. Ich war ganz, ganz schmutzig und jetzt bin ich ganz, ganz sauber, weil das Blut Jesu mich so sauber gemacht hat. Ach, was ist das doch für ein genialer Gott. Jeder von uns kann die großen Taten Gottes verkündigen. In dem Augenblick, wo du bekehrt bist, hast du schon eine große Tat Gottes zu verkündigen. Das haben wir gemacht. Wir haben einen Tag lang nichts gemacht, als darüber zu reden, wie groß Jesus ist, wie genial Jesus ist, was er schon alles gemacht hat in Brasilien-Kitzkehr. Weißt du? Und dann hat einer angefangen, ach, vor 11 Jahren, Rainer, da hast du die Debbie angefangen mit nichts. Nichts, gar nichts. Ihr hattet ja ein ganz mickriges, kleines Gehalt in Brasilien. Ihr hattet da überhaupt nichts, die Sprache konnte ihr nichts. Wow, dann wurde ihr beraubt und bestohlen und was Gott alles daraus gemacht hat. Jetzt haben wir 11-jähriges Bestehen gefeiert. Ach, wie genial Gott ist. Durch alle Widerstände hat er dennoch Brasilien-Kids gehalten. Da haben wir einfach nur geredet. Die Anwältin und die Supervisorin und alle haben erzählt, wie genial und wie groß Jesus in den letzten 11 Jahren in Brasilien-Kids gewirkt hat. Ich möchte dir Folgendes sagen. Wenn du deinen Fokus immer auf diese Umstände, die schwierig sind, und auf die Herausforderungen legst, die werden in deiner Wahrnehmung so riesengroß, dass sie dich erdrücken werden. Aber da gibt es noch eine zweite, sehr gefährliche Konsequenz. Die zweite, sehr gefährliche Konsequenz ist, in deiner Wahrnehmung wird Gott immer kleiner und schwächer. Und ich sag dir, das ist unwahrscheinlich gefährlich. In dem Augenblick, wo Gott kleiner ist, als die Herausforderung in deiner Wahrnehmung, ich sage nicht, dass er wirklich kleiner ist, aber in deiner Wahrnehmung, und du wirst das erleben, was du in deiner Wahrnehmung im Herzen hast, keiner von uns lebt ja, das habe ich in meinem Mentoring ja dutzende Male gesagt, keiner von uns lebt gemäß seiner Identität. Wir alle leben gemäß unserer wahrgenommenen Identität. Also stell dir vor, wenn in deiner Wahrnehmung Gott immer kleiner wird, warum? Weil du das Problem immer größer redest. Und, Gott wird immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner. Ja, stell dir vor, mit einem kleinen Gott, wie sollst du große Schwierigkeiten überwinden? Ja, wie denn? Ja, klar, dass das nicht geht. Und dann kriegt Gott auch noch die Schuld. Dann kommt auch noch, ja, wo war Gott? Warum hat Gott nicht eingegriffen? Ja, aber warum? Meine lieben Freunde, fang an, die guten Taten Gottes zu preisen. Fang an, wenn dir alles ins Gesicht geschmissen wird, egal welche Umstände, fang an, wenn du nicht zur Zeit gerade an nichts denken kannst, fang an, ihn zu preisen für deine Errettung. Fang an zu sagen, wow, ich war Sünder, ich bin gerechter. Wow, ich war alte Schöpfung, jetzt bin ich neue Schöpfung. Ich war unterwegs in die Hölle, jetzt bin ich unterwegs in den Himmel. Alle denken, ich bin völlig verrückt und ich bin eine komplizierte Person, aber mein Gott sagt, ich bin sein geliebtes Kind. So hat er mich geachtet in Jesus Christus. Ja, stell dir vor, mein lieber Freund, wir alle haben große Dinge Gottes zu berichten. Abgelehnt, jetzt angenommen. Schmutzig von Sünde, jetzt sauber und gerecht. Ausgestoßen, jetzt heilig und gerettet und erlebt. Wir alle haben so viel erzählen von großen Taten Gottes. Und wenn wir anfangen, das zu tun, ändert sich unsere Wahrnehmung. Gott wird so riesengroß und die Schwierigkeiten, die sind plötzlich so klein, dass die gar nicht mehr der Mühe wert sind. Aber da gibt es auch eine andere Konsequenz, wenn wir immer auf die, auf die negativen Sachen hören und sie so groß machen und darüber reden. Nämlich, wir machen die Lüge zur Wahrheit. Weißt du, dann gab es diese Stimmen, die zu mir sagten, aber Reinhard, ist das nicht Verleugnung der Wahrheit, Verleugnung der Tatsachen? Du sagst, du verbietest deinen Mitarbeitern, über die Schwierigkeiten, über die Probleme zu reden, die echt sind, die ja gelöst werden müssen. Ja, hört bis zum Ende zu, dann werdet ihr was lernen draus. Genau, es ist nicht Verleugnung der Tatsachen, es ist Anerkennung der Wahrheit. Weil die großen Daten Gottes zu erzählen, die sind die Wahrheit. Die sind die Wahrheit. Und warum soll ich meinen Fokus auf die Tatsachen legen, wenn ich meinen Fokus auf die Wahrheit legen kann? Könnt ihr euch erinnern, was ich gelehrt habe in meinem Glaubenskurs, im Glaubensbuch? Der Unterschied zwischen Tatsachen und Wahrheit. Die Wahrheit ist alles, was mein Gott gesagt hat. Die Wahrheit ist das, was er in seinem Wort sagt. Das ist die Wahrheit. Und diese zu erheben, ist nicht Verleugnung der Tatsachen. Nein, ist sie absolut nicht. Und wisst ihr, was dann auch total genial war? Die letzte in etwa Stunde. Denken mal, wir verbringen normalerweise 4 Stunden, um Probleme zu lösen, bla bla bla bla bla bla bla. Wir haben die letzte Stunde, haben wir alle Sachen, die gelöst werden müssen, gelöst. Was wir in Tagen gemacht haben, wurde in einer Stunde alles gemacht. Warum? Gott war so groß, die Schwierigkeiten waren so klein, die Lösungen waren bereits in unserem Herzen, weil wir jetzt alles so ehrlich, aufrichtig, Gemeinschaft gelebt haben und uns auf Gott fokussiert haben. Alles war unter Dach und Fach. In kürzester Zeit hatten wir eine unwahrscheinlich produktive Vorstandssitzung. Und die Leute gingen gut und aufgebaut nach Hause. Im Gegenteil, nicht nur gut und aufgebaut, so verrückt. Ich sage euch, die mussten, ihr Flug ging ja dann, der ging ja um 4.35 Uhr in der Früh. Der Taxi, also der Uber hier, den habe ich bestellt für 2.45 Uhr. Um 2.45 Uhr kam der Uber. Um 1 Uhr nachts saß ich noch mit ihnen am Tisch und ich sagte, ist euch bewusst, dass in einer Stunde und 45 Minuten euer Taxi vor der Tür steht? Geht ins Bett, schlaft doch. Keiner wollte. Alle waren glücklich, wir haben nur geredet, wie genial Gott ist, wie toll Gott ist, wie herrlich Gott ist. Die Leute wollten nicht mehr mal ins Bett gehen. Ich habe gesagt, okay, wenn ihr sitzen wollt, ich sitze hier mit euch schon gerne. Und das die dritte traurige Konsequenz, die dann auch immer wieder eben geschieht, unser Herz beginnt, die falschen Dinge zu glauben. Unser Herz fängt dann an zu glauben, ja, das ist ja wirklich so groß, das Problem. Ja, genau, das stimmt ja wirklich. Brasilien ist so korrupt, mit dem müssen wir halt leben, die machen uns das kaputt und da können wir halt auch nichts machen und was sollen wir tun und schmieren tun wir keinen, aber ja, ja. Weißt du, und plötzlich fängt an, unser Herz Dinge zu glauben, die unser Herz niemals glauben würde, wenn wir uns auf die Größe Gottes fokussieren würden. Plötzlich glauben wir, dass Probleme unüberwindbar sind. Plötzlich glauben wir, dass es einfach so ist, dass wir immer mit dieser, was weiß ich, Widerstand leben müssen. Plötzlich glauben wir, dass wir da gar keinen Ausweg mehr haben. Unser Herz beginnt Dinge zu glauben, die vom biblischen Verständnis her gibt es gar keinen Sinn, die zu glauben. Jedes Mal, wenn Gott etwas sagt und die Umstände sagen das Gegenteil, müssen wir eine einfache Entscheidung treffen. Nur einer dieser zwei Informationen ist die Wahrheit. Das, was Gott gesagt hat oder das, was die Umstände sagen. Beides kann nicht die Wahrheit sein. Weißt du, wir leben in einer extrem negativen Welt. Jeden Tag sind die Schlagzeilen voll von Negativen, die sozialen Medien sind voll von Negativen, überall wird uns mitgeteilt, dass so gar nichts geht, überall wird uns mitgeteilt, dass das Leben immer schlimmer wird, überall wird uns mitgeteilt, dass alles Chaos ist, überall wird gesagt, jetzt ist der verrückt und der Präsident spinnt und der Präsident und. Überall in der Welt werden heute negative Dinge verbreitet. Nicht nur in den Medien, auch in der christlichen Welt. Da überall wird Negatives verbreitet. Es ist, als ob der Teufel gesagt hätte, ich sage jetzt, es ist, als ob er gesagt hätte, es ist, als ob der Teufel gesagt hätte, ich werde noch einen letzten Mega-Angriff starten und die Welt mit negativen Gefühlen und negativen Gedanken vernichten. Das werde ich tun. Und weißt du, und dann machen wir auch noch unser Herz auf, und hören auf diese Dinge und befassen uns mit diesen Dingen und beschäftigen uns mit diesen Dingen. Und dann wird in den sozialen Medien verbreitet, ach, der hat verhaut und der Pastor ist gefallen und der hat gesündigt. Denk einmal, was hat doch die christliche Welt alles gemacht mit dem Fehlverhalten von Mike Bickle von International House of Prayer? Was wurde da alles verbreitet auf der ganzen Welt? Anstatt die Schnauze zu halten, zu beten und weiterhin die großen Taten Gottes zu verkündigen. Die Wahrheit ist, Gott hat diesen Bruder Mike Bickle über Jahrzehnte verwendet, um viele Menschen auf der Welt unwahrscheinlich großen Segen zu bringen. Das ist die Tatsache, da gibt es gar keine Diskussion. Und was geschieht? Ich will ja die Sünde von keinem Menschen gutheißen, das tue ich ja nicht. Aber ich will nur zeigen, wie extrem auch die christliche Welt ist. Was geschieht? Ein Mann sündigt und plötzlich wird die Sünde so riesengroß gemacht und all das Gute, was Gott durch ihn getan hat, wird ignoriert. Wird plötzlich, hat keinen Wert mehr. Und dann sind wir noch dazu und sagen, ja, das muss ja ans Licht gebracht werden. Es ist ein großer Unterschied, ob Sünde ans Licht gebracht wird oder ob die Sünde groß gemacht wird. Ein großer Unterschied. Ein Riesenunterschied. Die Bibel spricht davon, die Sünde wird ans Licht gebracht, aber sie wird auch mit dem Blut bereinigt. Und weißt du, und das ist eben das Tragische, dass diese Welt ist das Negative, das Normalste geworden. Es ist das das ganz Normale, dass man überall über diese negativen, schlimmen, schwierigen Umstände und über diese Probleme redet. Anstatt zu sagen, wir reden über die großen Dinge Gottes. Wir reden über die Siege, die Gott bereits vollbracht hat. Wir reden über die herrlichen Dinge, die Gott getan hat. Meine lieben Freunde, jetzt war ich eine Dreiviertelstunde hier im Live. Ich werde das jetzt beenden. Ich bin ja bald in der Schweiz. Da freue ich mich riesig auf unser Herzseminar in der Schweiz. Und ich habe noch etwas für euch. Im Januar 2027, ja, soweit plane ich voraus, mache ich in Österreich ein Seminar Gemeinde ohne Religion. Ein gefährliches Seminar, gefährlich. Da werde ich zeigen, was mein Verständnis ist von wahrer Gemeinde, wie die Gemeinde funktionieren soll und wie sie sein soll. Das wird ein Seminar sein mit limitierten Plätzen. Da wird es eben, wie gesagt, beschränkte Plätze geben. Im August werden wir dann sich zum Anmelden sich freischalten. Also ab August kann man sich dann anmelden. Das Seminar wird sein Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. 4 Tage, also Donnerstagabend und Freitag, Samstag und Sonntag in Österreich. Gemeinde ohne Religion. Danke, dass ihr hier wart. Für alle, die zum Herzseminar kommen, wir haben etwas Tolles gemacht. Ähnlich habe ich das auch machen lassen. Ich habe mich schon so gefreut darauf. Ihr wisst, ich liebe T-Shirts mit Nachrichten drauf. Ich habe ein T-Shirt drucken lassen, tragen ein Stück. Du wirst immer haben, was dein Herz glaubt. Die wird es dann geben bei dem Herzseminar in der Schweiz. Ich freue mich, dass ihr alle wieder hier wart. Freut mich, dass ihr zugehört habt. Wir werden dieses Live speichern und es auch auf dem YouTube-Kanal und Instagram hier lassen. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr hier wart. Ich habe euch lieb, so schön eure Namen hier zu sehen. Ach, wie viele von euch ich ganz tief ins Herz geschlossen habe. Ciao, bis zum nächsten Mal.